Dies sind unsere aktuellen Themen. Wasserrohrbruch fordert Feuerwehrkräfte, großes Fest in Nienburg und Schamalow schöpft Hoffnung. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Morgen findet die nächste öffentliche Ausschusssitzung für Finanzen und zentrale Dienste der Stadt Nienburg statt. Beginn ist um 17 Uhr im historischen Rathaus. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Bekanntgabe der im Haushaltsjahr 2015 vom Verwaltungsausschuss und dem Bürgermeister angenommenen Zuwendungen. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Sowohl der Landkreis als auch die Stadt Nienburg veranstalten am Samstag, dem 28. Mai, ein großes Willkommens- und Familienfest. Dieses wird von 11 bis 16 Uhr rund um Kirchplatz und Rathaus stattfinden. Seit 2013 hat der Landkreis bereits jedes Jahr ein Familienfest organisiert. Dieses Jahr soll alles größer werden. Wie es dazu kam, erläutert Silke Nauenburg von der Stadtverwaltung. In der Stadt Nienburg ist im Jahr 2015 ein Netzwerk Willkommenskultur in Nienburg entstanden und daraus ist der Plan, ein Willkommensfest zu feiern, entstanden und eben dann gemeinsam mit dem Landkreis das Willkommens- und Familienfest. Die Feuerwehr Nienburg ist gestern zu zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen gerufen worden. Gegen 22 Uhr musste eine erkrankte Person unter Zuhilfenahme einer Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses am Heuberg in Stöckse gerettet werden. Gegen 23 Uhr kam die Meldung, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße in Nienburg Wasser aus einem Heizungsrohr treten soll. Vor Ort angekommen bestätigte sich der Wasserrohrbruch und der Wasserzulauf wurde gestoppt. Anschließend wurde der Keller mit einem Wassersauger und Wasserschiebern wieder trockengelegt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Damen der SG Schamalow schöpfen wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt. Mit einem 5:1 Auswärtserfolg bei Schlusslich-Bienrode rückt die SG auf 3 Punkte an den HSC Hannover und den gleichbedeutenden Nicht-Abstiegsplatz heran. Dreifache Torschützin war Juliane Meyer. Über dessen Treffer freute sich besonders Coach Andreas Laurin. Wir haben das, was wir eigentlich besprochen hatten, dass wir also nicht jetzt Hauruck spielen und alles nach vorne ballern wie verrückt, sondern dass wir versuchen, wirklich Fußball zu spielen. Das ist uns auch gelungen, teilweise. Wir haben wirklich Fußball gespielt, auch gegen Wind. Und das war ganz, ganz wichtig, dass wir den Kopf oben hatten und dass wir Mut hatten zum Risiko. Und das wurde belohnt. 3 Punkte fehlen den Schamalowerinnen zum rettenden Ufer, haben allerdings noch 2 Nachholspiele zu absolvieren. Diese werden am kommenden Wochenende ausgetragen. Samstag gegen Spitzenreiter Jesteburg, Pfingstmontag in Renshausen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.